Das haben uns auch alle Experten bestätigt. Unter 8,50 kriegt hier keiner was gebaut, es sei denn, es sind die Spezialkonzepte mit Buskehypotheken und besonderen Konzepten, die aber nur in der Bestandssanierung erreicht werden können. Also Selbstbau hat es ja vorhin selber gesagt, wie es gegangen ist. 3 Euro netto kalt, wenn man 80% Baukostenzuschuss hat. Wenn man den nicht hat, kommt eben nicht 3 Euro netto kalt raus. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir, wenn wir über Wohnungspolitik reden, uns klar machen, dass wir über Stadtentwicklungspolitik reden müssen. Und wenn wir über bezahlbares Wohnen reden, dann müssen wir über Förderkonzepte reden. Und Förderkonzepte kann zweierlei sein. Es kann objektbezogen sein, es kann subjektbezogen sein. Also die Förderung des Anteilserwerbs zum Beispiel für potenzielle Genossinnen ist ein Thema, was in Berlin wieder aufgemacht werden muss. Die Erstattung solcher Kosten durch die Jobcenter, das ist ja eigentlich ein Unding, dass das anderswo geht und in Berlin aber nicht geht. Also es kann ganz offensichtlich nicht an den gesetzlichen Schranken liegen, sonst könnte es ja anderswo nicht gehen. Also solche Dinge zu diskutieren, ist aus meiner Sicht wichtig. Und wenn wir jetzt noch über Nachverdichtung reden wollen, dann sage ich, braucht man auch einen etwas strategischeren Ansatz. Da wäre jetzt mein, und das finde ich interessant, weil das nehme ich gerne mit, der Senat hat dankenswerterweise, nachdem ich ihn daran erinnert habe, dass er beim Stadtentwicklungsplan Verkehr schon mal einen runden Tisch begleitend eingerichtet hatte, an dem alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien mitgewirkt haben, das auch für den Stadtentwicklungsplan Wohnen jetzt angekündigt. Der Auftakt wird am 19. Juni sein. Und da ist es natürlich sehr interessant, welche begleitenden strategischen Untersuchungen wird denn der Senat anstellen. Und da kann man sich natürlich diese zum Beispiel Nachverdichtungspotenziale in Siedlungen, die nicht so dicht gebaut sind, nochmal genauer angucken. Das ist ein Thema, was man da auf die Tagesordnung setzen muss. Das ist ein Thema, was übrigens nicht nur für Genossenschaften interessant ist, sondern natürlich auch für alle anderen Wohnungsunternehmen. Ich denke, auch bei den städtischen ist da Spielraum. Aber das Hauptproblem, das hat mal ein Geschäftsführer eines Wohnungsunternehmens mir sehr deutlich gesagt, damit will ich es jetzt erstmal bewenden lassen. Er ist doch nicht bescheuert, für 2.000 Euro zu bauen, wenn er für 1.000 Euro kaufen kann. Ja, wir haben da eine Wortmeldung. Ich würde gerne mal wissen, wie das Podium die Wirkung der drohenden oder schon vorhandenen Schuldenbremse auf die Möglichkeiten, da den Liegenschaftsfonds bessere Preise abzunötigen, einschätzt. Also die finanzpolitische Kalkulation des jetzigen Senats sieht ja vor, dass man die sogar vorfristig erreichen will. Den Finanzstatus, den es braucht im Land Berlin, um die Anforderungen der Schuldenbremse zu erfüllen. Da drehe ich jetzt einfach mal die Logik um und sage, wenn man es vorfristig erfüllen könnte, nach jetziger Planung, dann hat man Spielraum. Dann hat man Spielraum, den man zum Beispiel wohnungspolitisch nutzen könnte, um über Unterstützung und Förderung von sozialen Wohnungsprojekten nachzudenken. So, ich wollte. Achso, bitte. Ich habe auch eine Frage an Katrin. Ich wundere mich immer, wir haben ja in Berlin, weil immer davon die Rede ist, dass die Grundstücke reichen nicht aus. Was ist denn eigentlich, ich kann das jetzt nicht mehr so genau beurteilen, da ich nicht mehr in Berlin wohne, mit den ehemaligen Stadtentwicklungsgebieten? Alter Schlachthof zum Beispiel an der Landsberger Wasserstadt Spandau, also an der Landsberger stelle ich fest, das dümpelt, wo ein gewisser Herr Sarrazin ja mal Geschäftsführer war am Anfang, das dümpelt jetzt quasi seit 15 Jahren vor sich hin. Sind die Grundstücke da schon alle privatisiert? Es wird jetzt wieder was gebaut, aber da ist noch genügend Platz, denke ich. In Spandau kann ich es nicht so einschätzen. Was ist mit diesen Grundstücken eigentlich geschehen? Ganz kurz mal, ich glaube, hat der Frühste Heidmann auf die Frage vorher eingehen wollte, ne? Ja, das passt immer. Ach so. Schuldenbremse ist ein gutes Wort. Ich finde, ich habe extra mal die Jeanette Albrecht vorhin noch mal gefragt, noch nicht gefallen. Es gibt Gemeinden, die berühmteste ist Wien, die nach dem Ersten Weltkrieg gesehen haben, wir brauchen Wohnungen, es war viel kaputt, also auch in Wien vor allem schon 1918, nicht erst 1945. Und da haben die gesagt, wir brauchen jetzt Geld für Wohnungsbau, für sozialen Wohnungsbau, für genossenschaftlichen Wohnungsbau, für kommunalen Wohnungsbau. Und die waren aber klug, die haben nicht das Geld ausgegeben, was damals auch noch gar nicht so richtig da war, sondern haben ein kommunales Sondervermögen, also einen Wohnungsbautopf gebildet, der sich bis heute gehalten hat, immer mal wieder angegriffen wird. Das ist ein unabhängiges Vermögen, muss man sich wie eine Stiftung vorstellen. Und da kriegt man zu Anfang, wenn man, und es ist ja so, so eine Immobilie ist in den ersten 30 Jahren ohne jegliche Förderung teuer. Und wenn man eben besondere Ansprüche hat und will es preiswert vermieten, wie das eigentlich auch die Genossenschaften und die Städte schon machen sollen und wollen, kann ich das nicht ohne Förderung machen. Kapitän Lomscher hat es gebracht, also man braucht einen Fördertopf. Aber warum sage ich nicht so, ihr kriegt das jetzt, aber in 10 und 15 Jahren läuft das Geld wieder zurück in diesen Topf. Warum ist das immer verschenkt worden? Seit Jahren sind in Berlin Milliardenbeträge in 80er Jahren, 90er Jahren. Diese Idee des revolvierenden Fonds, Thomas Knorsilo wird es wissen, gibt es in Westberlin seit 1982, 83, als eben unter Weizsäcker wirklich diese Selbsthilfe wirklich mit üppigen Händen ausgegeben wurde. Da haben sich die Selbsthelfer selber gefragt, haben gesagt, vorgeschlagen, kluge Architekten und Ivar Altbau hat gesagt, warum verschenkt er das? Das ist doch irgendwie, man kann auch sagen, 10 Jahre habt ihr Ruhe, aber danach wird wirtschaftlich das Unternehmen mal geprüft, das Projekt geprüft, wie geht es euch eigentlich und dann wird zurückgezahlt. Es gibt auch private Organisationen, die das machen, die dürfen das in Deutschland aber nicht. Habitat for Humanity ist eine Stiftung, die Jimmy Carter gegründet hat, der weltweit, auch mit Eigenleistung und mit viel Brimborium, läuft über die anglikanische Kirche, wenn man nicht alles täuscht, überall auf der Welt, auch in der einfachsten Hütte in Burkina Faso, Leuten Wohnraum verschafft und die nach dem, was sie können, dann Kleinstbeträge wieder zurück. Da kann man auch Wohnungsnot weltweit im Prinzip lindern. Berlin denkt immer nur, auch in Förderung, jetzt können wir nicht, ist zu teuer. Wenn ich da ein Vermögen habe, sei es noch so klein, kann ich mal mit anfangen, kann vielleicht auch private Spender dazu holen, dann habe ich ein Vermögen, was dann auch unabhängig von Schulden oder sonst welchen Bremsen agieren könnte. Stiftung ist ein gutes Beispiel. Es gibt in Deutschland die Trias-Stiftung, die macht das. Hat natürlich auch durch Zustimmung mittlerweile ein größeres Vermögen, hat schon einiges auch in Berlin gefördert. Blankenfelde gehört dazu, also was Frau Albrecht vorhin mit vorgestellt hat. Also es gibt auch in Berlin schon Beispiele, wo das auf einer privaten Basis ganz klein funktioniert. Warum kann das Berlin nicht leisten, ein Sondervermögen, einen Topf aufzumachen und dann zu sagen, und das ist jetzt aber ganz gezielt. Da brauche ich auch keine europäischen Förderrichtlinien oder Ausschreibungsrichtlinien mehr. Da kann ich ganz gezielt vergeben, je nachdem, wie der Bedarf ist. Höherer oder geringerer Bedarf. Nach Einkommen, da kann ich Objekt- und Subjektförderung koppeln, kann einzelnen Leuten, kann Gruppen, kann Genossenschaften, Unternehmen das geben und habe die Möglichkeit, gerade bei Genossenschaften, wir werden ja jährlich geprüft, sich einen Prüfbericht anzugucken und zu sagen, von der vor 5 oder 10 oder 20 oder 30 Jahren erhaltenen Förderung zahlt er jetzt bitte das und das zurück. Das kann man sicherlich auch vertraglich aufsetzen. Damit wären alle Probleme für alle Zeiten gelöst. Aber welcher Politiker denkt über den Zeitraum von 5 Jahren hinaus? Da ist das Problem. Sehr schön. Es war noch die Frage, Katrin, kannst du die Frage beantworten, weil ich sonst den Begriff revolvierenden Fonds gerne aufgreifen möchte. Ja, also erstmal möchte ich Ulf Heidmann insofern recht geben, als wir das beantragt haben in den Haushaltsberatungen, genau so ein kommunales Sondervermögen aufzubauen, mit einer kleinen Summe starten, größere Summe und dann perspektivisch jährlich 100 Millionen, da sind wir jährlich und im Übrigen uns auch überlegen, so ein Sondervermögen könnte auch dazu genutzt werden, zum Beispiel Eigenkapital in die städtischen Reihen zu tun, wenn die sich nämlich umfinanzieren. Wir haben vorhin gehört, ne, manche Gesellschaft nimmt 50 Cent Schuldentilgung aus einem Euro Mieteinnahme. Also wenn man Eigenkapital von Gesellschaften sozusagen stärkt, dann ist das natürlich auch sofort ein wohnungspolitischer Effekt. Also so einen Antrag haben wir gestellt, der ist auch überraschenderweise abgelehnt worden. Ich kann mir das auch nicht erklären, Halina. Aber richtig ist, dass diese Diskussion in Berlin über 10 Jahre im Prinzip tot war und dass sie jetzt wieder anfangen muss. Und dazu muss man einen Beitrag leisten in solchen Foren, in weiteren Veranstaltungen, in den Haushaltsdiskussionen, also immer, wenn es sich anbietet. Was die Entwicklungsgebiete angeht, vielleicht nur so kurz, es ist in einem Großteil der Entwicklungsgebiete sind nicht mehr so viele Flächen frei, aber überall gibt es noch welche und in einigen gibt es mehr. Nachdem die Entwicklungsgesellschaften aufgelöst worden sind, sind die Flächen entweder zum Liegenschaftsfonds gegangen oder sie sind noch in einem Sondervermögen, müsste ich jetzt fast sagen, bei Sennstadt. Da weiß ich aber nicht genau, wie es funktioniert, warum Sennstadt da noch Flächen hat. Ich weiß es nicht. Aber theoretisch könnten die natürlich für einen Wohnungsbau mobilisiert werden und zwar nicht nur zum höchsten Preis. Gut. Wie angekündigt, würde ich jetzt gerne nochmal den Begriff revolvierende Fonds aufgreifen. Ich will auch hier nochmal sagen, wir hatten in der Fraktion schon mal kurz den Gedanken gehabt, und zwar kein konkretes Ereignis auch nennen, nämlich zu dem Zeitpunkt, als die Stadt Berlin 30 Millionen für den Börsengang der GSW bekommen hatte. Da war meine Fraktion der Auffassung, wenn das Geld die Stadt bekommt, dann sollte es auch für wohnungspolitische Ziele eingesetzt werden. Da kam die Idee, eines revolvierenden Fonds, um beispielsweise Eigeninitiativen zu unterstützen, Herr Wild. Wie sehen Sie denn sowas? Sinnvolle Forderung, nicht sinnvoll? Also diese Idee des Sondervermögens, die ist ja in der Tat, wie Ulf Heidmann gesagt hat, schon ein paar Jahre alt. Ich weiß, dass wir in den 80er Jahren mit Büchern rumgelaufen sind und dafür geworben haben. Es hat sich nicht durchsetzen können, aber es ist vollkommen richtig, da stimme ich Katra Lomscher zu, das ist in der Tat aus unserer Sicht auch eine vernünftige Art der Bewirtschaftungsstrategie. Allerdings wären die Begehrlichkeiten natürlich auch groß, wenn sowas existiert. Das muss man sagen. Wir haben diese Modelle diskutiert bei den ganzen Privatisierungen, die angestanden sind, weil wir gesagt haben, bitteschön, das wäre eine Alternative. Stiftungen haben sich angeboten. Das ist nicht nur in Berlin diskutiert worden, das ist in Hessen diskutiert worden, überall. Es hat sich nur begrenzt durchsetzen können bei sehr starken privaten Initiativen. Wir haben ja am Wohnungsmarkt ein paar Stiftungen, die aktiv sind, aber die sind ja nicht gekoppelt an diese Art von kommunalen Sondervermögen. Deswegen von unserer Seite auf jeden Fall eine Unterstützung. Wir würden das gern wieder mit aufnehmen, wenn das jetzt in die Diskussion gerät. Und ich glaube, dass wir das in sehr verschiedenen Bereichen des Wohnungsmarktes anwenden können. Die Frage des Neubaus ist eins. Aus Sicht des Mietervereins lege ich immer besonderen Wert darauf, dass wir die Bestände, die heute noch preisgünstig sind, erhalten, weil wir auch im Neubau letztendlich ja auch, wenn wir eine Förderung haben, nur begrenzt mal preisgünstige Mieten bekommen können. Das ist einfach so. Der Neubau ist und bleibt die teuerste Form letztendlich der Dämpfung auf dem Wohnungsmarkt. Und deswegen wäre mein Vorschlag, wenn wir so etwas in die Wege leiten wollten oder wenn wir dafür Zustimmung bekämen, es auch in den Bereich der quartiersbezogenen Erneuerung einzusetzen, wie wir es damals im Rahmen der behutsamen Stadterneuerung ja auch gefordert haben. Die Aufgaben der Wohnungswirtschaft in dem Bereich sind immens, das wissen alle. Die Anforderungen an die Energiewende sind enorm. Es wäre wirklich gut, wenn diese Finanzierung auch in diesem Bereich stattfinden könnte. Dann könnten wir mit relativ langen Bindungen ja doch unter Umständen preisgünstigen Wohnraum auch erhalten. Frau Kern, Sie haben auch gerade zugeflüstert, ja, Revolvierender Fonds war bei Ihnen auch schon Thema. War bei uns auch schon Thema und haben wir auch im Rahmen der Forderung zum Koalitionsvertrag mit eingebracht. Und muss natürlich ein gewisser Grundstock sein. Also ich sage mal, da nur 10 Millionen, das wurde uns dann auch mal so entgegengehalten, reicht natürlich nicht aus. Aber mit einem entsprechenden Grundstock wäre das eine fantastische Lösung, eine eben von vielen, wie eben auch zum Beispiel zinsverbilligte Darlehen, Fördermittelwettbewerbe, Baukostenzuschüsse, Modellprojekte. Also es gibt ja so eine Reihe. Das ist eben ein Strauß, ein bunter Mix. Und den müsste man letztendlich mal zum Ansatz bringen. So, ich gucke dann mal wieder schon mal ins Plenum, falls da sich jemand für Fragen meldet. Ansonsten würde ich jetzt mal das Thema aufgreifen, weil das vielleicht jetzt ein interessantes Thema ist, weil aus Sicht der Genossenschaften und aus Sicht der Politik, wenn ja vorhin worden wurde, davon gesprochen, mit den Genossenschaften freundlicher umzuspringen. Die Verwaltung muss springen, auf gleicher Augenhöhe fair behandeln. Sagen wir auf der einen Seite eben, wie können sich dann Genossenschaften und Wohnungswirtschaftler sowas vorstellen, wie sich der Verwaltung bewegen muss, und auf der anderen Seite an diejenigen, die schon mal in der Verwaltung war. Ist denn das bei so einer Verwaltung überhaupt denkbar, dass die flexibel und beweglich sind und freundlich? Also wer mich als Lichtenberger Baustadträtin kennt, der weiß, dass wir total flexibel und freundlich waren. Und nicht nur ich, sondern auch die Ämter. Nee, aber mal im Ernst. Also es geht vor allem darum, dass darf die mal, darf unmittelbaren... Darf ich nochmal zwischengreifen? Vor allem das Wortspiel um den Ermessensspielraum. Ne? Ja. Wenn da jemand sitzt und hat einen Ermessensspielraum, den kann man ja ausnutzen in die und die andere Richtung. Und also, manch einer erlebt immer die andere Richtung, die meistens für den Bürger negativ ist. Worauf ich hinaus will, es wird jetzt immer viel über Bündnisse für Wohnen geredet. Es gibt also die Verhandlungen des Senats, ein Bündnis für bezahlbares Wohnen, die führt dann nun ausschließlich mit den Gesellschaften. Okay, es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass der Senat auch ein Bündnis für meinetwegen soziales Wohnen auch mit den Genossenschaften anstrebt, wo es dann um andere Themen geht. Viel interessanter ist aber, so weit auf lokaler Ebene zu machen. Also Bündnis für Wohnen auf der Ebene der jeweiligen Bezirke, da die bezirklichen, die im Bezirk aktiven Wohnungsunternehmen mit reinnehmen und dann natürlich die Dinge sozusagen miteinander vereinbaren, also nicht nur, dass die eine Seite was gibt, sondern dass die andere Seite natürlich auch was gibt. Sowas finde ich sehr sinnvoll. Es gibt einen ersten Aufschlag, Lichtmerk ist es gemacht worden. Die Kritik, die könnte ich jetzt auch das Hamburger Bündnis für Wohnen beziehen, da geht es de facto nur um Neubau. Das ist zu wenig, also Wohnungspolitik ist mehr als Neubau. Aber auf dieser Ebene sozusagen anzufangen, finde ich sehr richtig. Ein Punkt will ich hier noch sagen aus meinem durch die Verwaltung zusammengetragenen Erfahrungswissen. Wir haben im Durchschnitt 11% Genossenschaftswohnungen in Berlin. Wenn man sich anguckt, Durchschnitt ist ja bekanntlich links vorbeigeschossen, rechts vorbeigeschossen. Statistisch ist die Ente tot. Interessant ist die Verteilung in der Stadt. Wir haben sozusagen, wenn ich nach Altbezirken gehe, den geringsten Genossenschaftsanteil in Kreuzberg mit 1,2%. Wir haben den höchsten Genossenschaftsanteil in Marzahn mit 34,3. Wir haben den höchsten Genossenschaftsanteil in einem westlichen Bezirk, ehemals westlichen Bezirk, in Tempelhof mit 15%. Das sind natürlich die Bauprogramme sozusagen in der kurzen Phase des Roten Berlin nach 1919, wo mit Hauszinssteuer, also in Größenordnung, eigentlich eine stadtpolitisch vergleichbare Situation. Die Stadt war am Boden, hatte kein Geld, hatte eine Wohnungsnot und hat ein Finanzierungsinstrument entwickelt und Akteure mobilisiert, um Wohnungsbau zu machen. Also ich nehme an, dass das der Hintergrund ist für diese hohe Zahl in Tempelhof. Es gibt keinen anderen westlichen Bezirk, wo es über 10% ist. Also wenn man sich das anguckt, dann haben wir natürlich auch noch wirklich Spielraum. Unsere Idee, dass wir doch da vielleicht, lassen wir mal nicht 20%, aber sagen wir mal von 188.000, wie es jetzt ist, auf 220.000 erhöhen in einem überschaubaren Zeitraum. Also sich wirklich ein Ziel setzen und sagen, wie es gehen kann und das als sozusagen politische Idee in diese Stadt tragen und dafür Verbündete suchen, das finde ich, ist ein lohnendes Projekt. Herr Heidmann, was bist du, also bitte? Naja, für mich stellt sich die Frage als jemand, der das sozusagen auf Bundesebene macht, wo zumindest ein Teil von Rahmenbedingungen abgesteckt werden, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir reden jetzt hier über Genossenschaften und wir reden darüber, was Berlin machen muss. Und trotzdem fehlt mir so ein bisschen der Punkt, was kommt denn darüber hinaus? Also ich will jetzt nicht darüber reden, weil ich immer alle Leute damit nerve, dass das Mietrechtsänderungsgesetz vorliegt. Das ist an der Stelle jetzt nicht der Punkt. Aber solange wir die Situation haben, dass es beispielsweise völlig normal ist und legitim ist, bei Neuvermietung, egal ob an der Wohnung was gemacht worden ist, eine Mieterhöhung machen zu dürfen, finde ich, werden sozusagen die bundespolitischen Rahmenbedingungen ein bisschen außen vor gelassen. Und da würde ich zumindest an diejenigen, die praktische Erfahrung haben, mal gerne die Frage zurückspielen, wenn sich auf Bundesebene nichts ändert im Mietrecht, kommt man da nicht in eine Situation, dass auch Genossenschaften zwangsweise in die Situation kommen, quasi dem Markt zu folgen und das, was wir jetzt hier alles schön erzählen, was wir alles machen wollen, dass man gar nicht umhinkommt. Sozusagen tatsächlich als Frage, oder gibt es nicht auch eine Notwendigkeit, um sozusagen Wohnungsnot, hohe Mieten zu begrenzen, auch auf Bundesebene, also beim Bundesgesetzgeber nochmal andere Rahmenbedingungen zu setzen? Kann sein, dass ich da völlig falsch liege, aber mir kommt das so ein bisschen vor, als das richtige Leben im Falschen. Ja, da würde ich ja ganz gerne was zu sagen. Also ich denke, dass, klar, man kann ja alles Mögliche reglementieren. Wir haben ja auch in anderen Bereichen haben wir auch Preissteigerungen. Und wir haben gerade unsere Jahrespressekonferenzen vor wenigen Tagen durchgeführt, haben wieder festgestellt, dass wir mit den Mitgliedsunternehmen sowohl in Berlin als auch in Brandenburg mietpreisdämpfend unterwegs sind. Und auch insgesamt die Mieterhöhungen mal verglichen mit anderen Preissteigerungen, sei das jetzt beim Benzin, bei vielen anderen Dingen, auch bei Lebensmitteln und so weiter, deutlich darunter liegen und eigentlich sich in etwa an dem Steigerung oder an der Inflationsrate orientieren. Also insofern denke ich mal, gibt es da ja schon gar nicht so diese Preissteigerung, diese Treiberei, wie sie ja oftmals in der Presse drinsteht und wie sie ja oftmals propagiert wird. Und ich denke gerade die Genossenschaften, und das hat ja Herr Schrecker vorhin auch nochmal deutlich gemacht, gerade die Genossenschaften sind ja diejenigen, die hingehen, das freiwillig machen. Also ich bin ja immer, Frau Lomscher weiß das ja, ein großer Fan von Freiwilligkeit, nicht nur bei der Klimaschutzvereinbarung, sondern bei anderen Dingen auch. Haben wir auch gemacht, genau. Hat, ist auch ein gutes Modell, hat ja bislang jetzt auch noch getragen. Soll ja sogar in das neue Klimaschutzgesetz, wenn es denn irgendwann mal kommt, jetzt auch Eingang nehmen. Ja, okay. Das ist ja auch Arbeit. So, aber nichtsdestotrotz bin ich einfach auch ein Freund davon, dass man das wieder erneut freiwillig hält. Und gerade die Genossenschaften, die machen es ja. Die sind ja in im Rahmen ihrer Möglichkeiten dabei zu sagen, wenn sie die entsprechende Eigenkapitalausstattung haben, wenn sie dann auch vielleicht nicht so viel neu bauen, dies und jenes machen, die ganzen Rahmenbedingungen da sind, dann steigen die Preise auch ausgesprochen moderat. Wenn Sie sowas über eine Bundesregelung machen würden, dann kämen Sie wieder im Einzelfall in absolute Schieflagen rein. Wir müssen gerade, was die Wohnungspolitik anbelangt, da auf der Bundesebene diese enormen regionalen Ausdifferenzierungen berücksichtigen. Die sind wirklich extrem. Ich erlebe das in unserem Verbandsgebiet absolut gegenläufig. Berlin ist ein Wachstumsmarkt, also moderate Mietpreissteigerungen. Das Umland von Berlin auch eher Wachstumsmarkt, aber regional sehr, sehr stark differenziert. Und wenn ich dann in den sogenannten weiteren Metropolenraum gehe, dann habe ich da einen massiven Rückgang und auch einen Bevölkerungsrückgang. Das ist einfach die ganz normale demografische Entwicklung, die man auch an der Stelle gar nicht mehr aufhalten kann. Dann gilt das genauso für andere regionale, Uckermark oder wenn ich nach Dresden gehe, wo ja jetzt eben auch die Wohnungen seinerzeit, die städtische Gesellschaften, das ist ja Gott sei Dank in Deutschland dann auch ein Einzelfall, geblieben, verkauft worden sind, ja, gegen das Anraten vieler. Aber da, denke ich mal, bringt so eine Regelung, wie Sie sie jetzt angesprochen haben, über das Mietrecht nichts. So, als Alina Rawczyniak gefragt hat, hat sich Herr Wild schon gleich angespannt, aufgerichtet. Jetzt kann er endlich loslegen. Nein, also ich verstehe ja die Frage, dass man als Bundespolitiker jetzt überlegt, was hat man eigentlich mit dem Thema zu tun und welche, wenn das regional und über Förderungen in Angriff genommen wird, welche Rahmenbedingungen müssten denn geschaffen werden und kann der Bund und muss der Bund, und wer zwar welche Rahmenbedingungen denn eigentlich schaffen. Ich finde aber, dass die Frage der Genossenschaften und der Stärkung der Genossenschaften am Wohnungsmarkt jetzt gerade wieder mit dem Mietrecht nicht ganz so viel zu tun hat. Also wenn wir eine Mietrechtsproblematik haben, und die haben wir aus meiner Sicht, da stimme ich jetzt mal meiner Vorrednerin nicht zu, aber die, sie ist nicht, das überrascht jetzt Frau Kern auch nicht, aber dann ist das also natürlich jetzt nicht so sehr eine Mietrechtsinitiative und eine Mietrechtsproblematik, die wir aufgrund der Mietenpolitik der städtischen oder der Genossenschaften haben. Das ist sicher nicht der Fall. Klar, Ulf Heidmann hat es ja eben gesagt, dass ihm die Mietenentwicklung an einer bestimmten Stelle in seinem Konzept auch geholfen hat. Nur, wenn ich das jetzt auf die Gesamtbestände mir anschaue, dann ist das Mietniveau bei den hier genannten Unternehmen natürlich unterdurchschnittlich. Und es hängt extrem auch wieder von den einzelnen Unternehmen und der Situation der Märkte vor Ort ab. Es gibt Genossenschaften, das haben wir ja in Berlin, die meinen, sie können ihre Investitionen und sollten ihre Investitionen im Bereich der energetischen Gebäudesanierung nicht auf die Mieter umlegen. Und die können sich das aufgrund ihrer finanziellen Situation erlauben. Und sie tun es auch nicht. Da kann ich doch als Mieter nur sagen, prima, ja, vernünftiges Konzept. Das hat also gar nichts damit zu tun, dass die 11% Umlagemöglichkeit ja da wäre. Die könnten das ja tun, aber sie wollen ihren Bestand halten. Aus meiner Sicht ist es schwierig für Genossenschaften, das, was sich am Wohnungsmarkt im Moment ausprägt, zum Beispiel, soweit sie einen hohen Anteil von alten Menschen mit geringem Einkommen in ihren Beständen haben, sich an dieser sozusagen an dieser Goldgräberstimmung zu beteiligen. Wenn sie das tun, weil zum Beispiel in Prenzlauer Berg, weil sie in der Situation sind, wo die Wohnungen gefragt sind, können sie vielleicht mitspielen. Aber ob das die Märkische Scholle in Reinickendorf mitspielen möchte, wage ich doch zu bezweifeln. Deswegen ist, finde ich, das nachvollziehbar. Aber ich glaube, dass es an dieser Stelle für die Förderung des Genossenschaftsgedankens nicht so sehr entscheidend ist. Richtig ist hier Ansatz zu sagen, wir kommen mit der Förderung der Genossenschaften nicht in die Situation, die erforderliche Sicherung von preiswertem Wohnraum in so einer Stadt wie Berlin und auch bundesweit zu erreichen. Wir wissen, Wohnflächenkonsum sinkt, weil die Situation am Markt so ist, Mietbelastung steigt. Das ist zum Beispiel in einer Studie des Pestel-Instituts bundesweit nochmal sehr deutlich dargelegt worden. Insofern bedarf es solcher Instrumente, Rahmenbedingungen, die grundsätzlich wirken. Und da müssen sich dann die Genossenschaften auch anschließen. Ich glaube, dass bei einer Mietrechtsreform, an der auch die Mieter, von der die Mieter profitieren könnten, die Genossenschaften noch am ehesten mitleben können. Also nur ganz kurz, also das Problem ist ja in der Genossenschaft ein ganz anderes. Also jede Mieterhöhung, die wir durchführen, wird zwischen Aufsichtsrat, Vorstand langwierig diskutiert, muss der Mitgliederversammlung plausibilisiert werden, jedes Aufsichtsratsmitglied muss sich damit beschäftigen, also muss auch Know-how haben. Und zum Schluss müssen wir uns alle in die Augen gucken, müssen, das ist eben das Notwendige. Das ist ja auch der Grund, also wir machen ja nicht das, was rechtlich möglich ist, aber das, was wirtschaftlich notwendig ist, auch durchaus mit einem kleinen Puffer. Und auch mit dem Puffer arbeiten wir, um neue Bestände zu entwickeln, neu zu bauen. Wir nicht, wir sind zu klein dafür, sondern eben Bestände dazu zu kaufen. Ja. Insofern, es würde sogar konter, ich möchte bloß ein Beispiel sagen, ich habe neulich mal eine Mieterhöhung in einem Stadtgut, was wir gekauft haben in Hobrechtsfelde, von 97 Cent auf 1,15 Euro gemacht. Also wenn da mal ein Fenster kaputt geht, wird schwierig wirtschaftlich. Also auch so eine Mieten gibt es noch. Wenn ich da sage, bei Neuvermietung kann ich da die Miete nicht erhöhen, schieße ich mir ins Knie. Also man muss da wirklich sehr weit differenzieren. Auch die Märkte sind sehr unterschiedlich. Ja. So. Aber ich denke schon, trotzdem hat natürlich auch die Bundespolitik was damit zu tun, ob es Genossenschaften künftig besser oder schlechter geht. Na, also wir haben ja vorhin das Stichwort gehört, wozu ich gar nicht so kompetent bin, aber das kann man ja nochmal vertiefen. Was die wirtschaftliche Gleichstellung als Unternehmen angeht, also die Gleichbehandlung als Unternehmen, ist ja kritisiert worden, dass es da Probleme gibt. Ne? Darüber weiß ich nichts. Was ich heute hier auch zur Kenntnis genommen habe, ist, dass es offensichtlich unterschiedliche Praxis gibt, was die individuelle Förderung des Anteilserwerbs gibt, auch für Transferleistungsbeziehende. Und da ist ja ein bundeseinheitliches Vorgehen möglicherweise durch den Bund leichter zu erreichen als durch ein einzelnes Bundesland. Also auch das wäre ein interessantes Thema. Wir haben gelernt, wenn wir eine soziale Wohnraumförderung brauchen, dann brauchen wir zwingend ein Einverständnis des Bundes, seinen Finanzierungsanteil über 2013 hinaus zu leisten. Den gibt es bisher nämlich noch nicht. Wohnungsbauförderung ist im Rahmen der Föderalismusreform 2006 auf die Länder übertragen worden. Finanzierung nur bis Ende 2013 gesichert, danach alles offen. Also auch das ist ein bundespolitisches Thema. Und letztlich ist auch bauplanungsrechtlich ein bundespolitisches Thema, wenn man tatsächlich sachgerecht im Konsens und nicht gegen die Mitglieder Nachverdichtungen machen will, dann muss man sich überlegen, wie man die planungsrechtlichen Vorschriften auf Bundesebene, also Stichwort Baugesetzbuch, Stichwort Baunutzungsverordnung, eventuell anpassen muss. Und das Letzte, das wird jetzt manche überraschen, dass ich das als ehemalige Umweltsenatorin sage, aber ich bin da sehr überzeugt davon inzwischen. Ich glaube auch, dass die bautechnischen Vorschriften, die zum Teil nur vornehmlich dem Umweltschutz und der Energieeinsparung dienen, dass die eine Überprüfung bedürfen. Also wir haben inzwischen in diesen Baukosten sozusagen einen stattlichen Anteil bis zu einem Drittel, einfach nur diese energetischen und sonstigen technischen Vorschriften für Neubauten. Das ist ein Problem. Und wenn wir darüber hinaus wollen, dass wir vielleicht irgendwie Barrierefreiheit, Altersgerechtigkeit und sowas verbessern wollen, was ja auf jeden Fall eine Aufgabe ist im demografischen Wandel, dann muss man sich mal überlegen, das kann man auf keinen Fall noch oben drauf tun. Das geht überhaupt nicht, sondern dann muss man sich überlegen, was ist eigentlich ein angemessenes technisches Regelwerk für Wohnungsneubau. Das ist jetzt ein ganz dickes Brett, da fange ich auch nicht mit an und da verspreche ich auch nichts. Aber ich sage mal, das ist ein Thema, was auf Bundesebene diskutiert werden muss. Ja, so, da wollte ich gerade nochmal anknüpfen, Katrin, du hast das Stichwort, das ist meine letzte Frage jetzt auch, weil ich schon ähnlich schütteln. Aber das ist mir schon vor dem Vortrag von Herrn Schrick schon durch den Kopf gegangen in der Vorbereitung dieser Tagung hier, dieser Konferenz. Also der Gedanke, Genossenschaften, Dauerwohnrecht, wir haben ja von mir gelernt, was das heißt in der Genossenschaft, was eben dazu führt, dass Genossenschaften überdurchschnittlich hohe Mieterinnen und Mieter haben mit hohem Alter. Die haben gesagt, jeder Zweite in ihrer Genossenschaft ist über 60 und und hatten ja den schönen roten Punkt gehabt, was es für Sie bedeutet in Richtung altersgerechte, barrierefreie Wohnungen. Und da weiß ich, also könnte man ja vorstellen, was dann auf Geld, an Geld, an Genossenschaften, aber auch an Wohnungsbaugesellschaften, unsere Kommunalen da hinzukommt. Mir ist dabei mal durch den Kopf gegangen, auf der einen Seite also Wohnungen altersgerecht umzurüsten, ja, kostet Geld. Wie sieht da die Miete aus? Und andererseits eben die Frage, können eben ältere Mieterinnen und Mieter aufgrund ihrer Rente dann solch eine Miete bezahlen? Also das heißt, es spricht ja wieder dafür, dass wenn Genossenschaften das nicht über Eigenleistung machen können, wie denn da eine eventuelle Zusammenarbeit mit der Politik, Stichwort Förderung, Subventionierung, aussehen könnte. Gibt es denn da so Debatten in den Genossenschaften drüber? Gibt es da Vorstellungen von vielen Stichworte auch Kooperationsverträge? Ein Punkt ist, was den Wohnbedarf im Alter anbelangt, also einmal die Barrierearmut, da sind unsere Wohnungsunternehmen ja schon sehr, sehr lange dran, weil sie auch wirklich immer in die Zukunft schauen müssen, planen müssen. Und ein Großteil sämtlicher Wohnungen ist schon saniert worden, teilweise eben barrierefrei, also auf unterschiedlichen Niveaus, wo ich auch immer denke, so dieses absolute Superniveau, das hätten Sie ja eben angesprochen, braucht es dann auch nicht. Da sind auch einfache Dinge, die dann schon ein längeres Verweilen in der Wohnung dann möglich machen. Und das wird auch über uns BBU als Plattform immer wieder verbreitet, wenn es da wieder neue Ideen und Ansätze gibt. Ein anderer Punkt ist, dass die Wohnungsgenossenschaften jetzt schon verstärkt auch dazu, aber auch jetzt nicht ganz neu, sondern auch schon seit etwas längerer Zeit verstärkt dazu übergehen, Wohngemeinschaftsplätze anzubieten, dass man Wohnungen zusammenlegt und dann teilweise Demenzerkrankten oder eben älteren Mieterinnen und Mietern, Mitgliedern dort dann Wohnraum anbietet. Das führt natürlich dazu, dass sie dann etwas kleinere Wohnungen haben. Da ist allerdings oftmals auch die bauliche Veränderung sehr, sehr aufwendig. Da haben wir festgestellt, Gemeinschaftsräume gemeinschaftlich nutzen, ja, und jeder sein eigenes Zimmer. Aber darüber hinaus sind die Bedürfnisse schon so, dass jeder gerne auch sein eigenes Bad hat. Also diese gemeinschaftliche Badbenutzung, wie das also früher im Studentenwohnheim eben noch unproblematisch möglich war, die ist dann doch im Alter nicht mehr ganz so stark ausgeprägt. Also da wird eine ganze Menge gemacht, dann auch mit entsprechender Betreuung und dann, dass eben ältere Mieter auch durchaus die Angebote unterbreitet werden, umzuziehen innerhalb der Wohnungsgenossenschaft, die dadurch dann auch keinen finanziellen Nachteil erleiden. Teilweise geht es auch so weit, dass, jetzt muss ich auch nochmal in Richtung Herr Schrecker gucken, die Umzugskosten zum Teil dann auch erstattet werden, die Sanierungs, die Mieten, die Mieten bleiben, ja, also dass man da sagt, okay, wir kappen das auf dem Niveau, was ihr vorher habt, ja, das muss man auch sehen. Also diese Angebote werden mittlerweile eben auch gemacht oder dass man dann sagt, innerhalb eines Hauses, wenn das eben dann, wie vorhin angesprochen wurde, eben erst ab dem ersten Obergeschoss einen Aufzug hat, dass man sagt, okay, wir bieten euch an, dort ins Erdgeschoss zu ziehen, damit ihr eine bessere Zugänglichkeit habt. Also da wird wirklich über vielfältige Ideen nicht nur nachgedacht, sondern diese Angebote werden auch bereits unterbreitet. Darf ich mal in dem Zusammenhang fragen, wir haben da wieder größere Genossenschaften und kleinere Genossenschaften, die in der Regel manchmal solche Sachen auch nicht stemmen können. Ist denn ein Mieteraustausch, sage ich jetzt mal, ich finde jetzt gerade ein Begriff dafür, von Genossenschaft zu Genossenschaft denkbar? Also wenn ältere Mieter dort sind, zum Beispiel bei Ihnen in einer Genossenschaft, in einer kleineren, und Sie sind noch nicht in der Lage, seniorengerechte Wohnung anzubieten, gibt es denn da unter den Genossenschaften Möglichkeiten? Ja, da sind wir auch wieder ein schlechtes Beispiel, weil wir haben schon in der Sanierung von unseren 460 Wohnungen 22, also fast 5% des Bestandes, behindertengerecht gebaut. Damals ohne Förderung, das heißt behindertenfreundlich und altengerecht, also weil nämlich die Normen, die man für Behindertengerechtigkeit hat, die sind im Altbau gar nicht zu erfüllen. Man muss da immer Abstriche machen, also sind schwellenfrei, es sind bodengleiche Duschen drin und unterfahrbare Waschbecken, sodass man sich also körperhygienemäßig da gut bewegen kann. Und die Türen sind breiter gemacht worden. Also wir machen das jetzt in Hobechsfelde. Dort wohnen eben auch ältere Mieter, die über 80 sind, seit 1955 in der gleichen Wohnung. Machen wir ein ähnliches Programm, sodass die also auch ihren Lebensabend in der gleichen Wohnung verleben können. Zwischen den Genossenschaften Wechsel. Wir empfehlen das, wenn jemand bei uns keine Wohnung bekommt. Das betrifft dann aber eher Familien, also die dann Kinder kriegen. Wie gesagt, Prenzlauer Berg, unser Kernbestand, aber auch in Lichtenberg unglaublich viele Kinder, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Wir sind also sozusagen wirklich anti, also in die andere Richtung. Wir brauchen keine kleinen Wohnungen, sondern wir suchen große Wohnungen. Und da in der ganzen Gegend, in innerstädtisch große Wohnungen für einkommensschwächere Familien kaum noch erschwinglich sind, empfehlen wir schon immer, sich bei anderen Genossenschaften zu melden, also sei es beim Erdbauverein Moabit, also die um die Ecke sitzen, also auf der anderen Seite der ehemaligen Mauer. Ansonsten ist in der Nähe, Katrin hat es gesagt, also im Prenzlauer Berg gibt es ja kaum noch irgendwie Genossenschaften, fußläufig. Also ist man immer schon auf einen größeren Umzug angewiesen, und wo die Leute dahin ziehen, wissen wir nicht. Aber wir wissen nur, es ziehen sehr, sehr wenige mit wieder aus der Bremer Höhe aus. Also die Fluktuation geht gegen null. Also es gibt das in ganz, ganz geringem Umfang, weil natürlich dann auch die rechtlichen Voraussetzungen erstmal geschaffen werden. Heißt, Sie müssen ja in der Genossenschaft, die Sie verlassen, müssen Sie ja kündigen. Das bei dem Mietvertrag ist das, oder bei dem Nutzungsvertrag ist das noch nicht mal so das Riesenproblem. Da stimmen die Genossenschaften auch unproblematisch zu, und da haben Sie ja auch die gesetzlich vorgegebenen Kündigungsfristen. Aber Sie haben natürlich längere Vorläufe dann bei den Geschäftsanteilen. Und dann müssen Sie wiederum ein Neumitglied in der neuen Genossenschaft werden. Also da haben wir auch mal drüber gesprochen. Also ich sage mal, wenn diese Notwendigkeit besteht oder das Interesse besteht von Mieterinnen und Mietern beziehungsweise Mitgliedern, dann wird das schon unterstützt. Ja, also da wird wirklich viel unterstützt, was gewünscht wird. Wenn das natürlich nur ein Einzelfall ist, dann legt man deswegen jetzt, ich sage mal, in Anführungsstrichen kein eigenes Programm dafür aus. Aber sowas ist denkbar. Die Leute wollen aus ihren Wohnungen nicht raus. Da können sie tun und lassen, was sie wollen. Wir haben das, wie gesagt, mit Mühe bei uns kommuniziert, zu sagen, weil wir immer den Vorwurf hatten, Frau Westiniak hat es ja auch gesagt, diese Neuvermietungszuschläge, und ich bin immer froh, dass ich nicht alleine hier alles sagen muss, und sagen, teilweise brauchen wir die auch. Wir nehmen aus diesem Geld, subventionieren wir andere Leistungen. Und wir haben das mit Mühe bei uns in der Genossenschaft kommuniziert, wenn ihr von oben nach unten zieht, ihr nehmt eure Miete mit. Sie ziehen nicht um. Sie ziehen nicht um. Die wollen aus ihren Wohnungen nicht mehr raus. Und insofern, glaube ich, haben wir weniger das Thema, so unser interkultureller Austausch, ich hätte gern auch ein paar große Wohnungen, sondern wir haben das Riesenproblem, dass die Leute in ihren Wohnungen sitzen, wenn es gut kommt. Und wir müssen was in den Wohnungen tun. Das kostet so unglaublich viel Geld. Und dann haben wir natürlich da die große Runde zwischen Neubauförderung, Bestand und dieses Altersthema ist ein Riesenthema. Also es ist kein, die wollen nicht aus ihrem Kiez raus, die wollen nicht mal aus ihrer Wohnung raus. Ja, na, danke schön. Das ist mir ja schon klar. Und ich weiß auch, dass wenn man so rangeht und sagt, die Mieter sollen in ihrer Wohnung bleiben können und man baut sie dementsprechend um, dann hat das auch na, was mit dem Wohnumfeld letztendlich wieder zu tun. Das kommt auch noch dazu. Mir ging es bloß um den Gedanken, da gibt es größere Genossenschaften, da kleinere, und die Kleinen sind vielleicht nicht die Möglichkeit wie Sie auf dieser Ebene. Aber Frau Kern sollte sich noch. Ja, noch, also ich sage mal, aus dem Kiez raus wollen sie fast alle nicht, das stimmt. Also da mal gibt es aber durchaus in anderen Genossenschaften, ich bin ja nur auch noch Mitglied einer ganz großen Genossenschaft in Berlin, da gibt es also diese Bedürfnis, eben auch mal einen Wohnungstausch vorzunehmen, dass sie sich verkleinern wollen, das gibt es da schon auch verstärkt. Jetzt auch wiederum nicht in Riesengrößenordnung gibt es da, aber das ist, glaube ich, auch von Standort zu Standort und von Genossenschaft zu Genossenschaft auch sehr unterschiedlich. Und teilweise wird ja auch von den Genossenschaften darauf hingewiesen, zu sagen, Mensch, seht doch mal, ihr seid jetzt, habt euch verkleinert, ihr seid hier als Familie gestartet mit zwei Kindern und nun seid ihr nur noch vielleicht alleine oder es ist nur noch ein Ehepartner übergeblieben und bewohnt dann aber immer noch eine Wohnung, die 90 Quadratmeter hat oder 70 Quadratmeter, mal zu überlegen, sich zu verkleinern. Und da sind ja wiederholt dann schon Vorbehalte da, dass man eben ungern aus dieser Wohnung, aus dieser angestammten Wohnung rausgibt. Da gibt es zum Beispiel in der Schweiz ein Modell bei den Genossenschaften, das geht ganz knallhart ran. Die sagen eben, wenn ihr euch in einer bestimmten Lebensphase wieder verkleinert, weil die Kinder aus dem Haus ziehen, dann seid ihr gezwungen, euch auch wohnraumtechnisch zu verkleinern. Und dann wird, wie gesagt, das ist, ich glaube, hier für deutsche Verhältnisse erstmal undenkbar. Aber wenn man sich das mal so als Gedankenansatz mal überlegt, dass die dann wirklich sagen, okay, ihr habt vorher eine Wohnung gehabt, die hatte 100 Quadratmeter mit 4 Personen oder 5 Personen und jetzt seid ihr nur noch zu zweit, jetzt müsst ihr auf 40 Quadratmeter, dann ist das festgelegt und da wird auch gar nicht mehr drüber diskutiert. So, jetzt gucke ich nochmal ins Podium, in die Runde. Meldet sich keiner, dann würde ich gerne jetzt auch zum Schluss kommen. Also ich möchte nicht nur bei Ihrem im Forum, bei den Partnerinnen und Partnern mich bedanken, sondern an allen, die sich heute hier an der Debatte mit uns beteiligt haben. Ich möchte mich auch bei den Organisatoren nochmal recht herzlich bedanken. Ich habe heute, wie vorhin schon gesagt, einen tiefen Einblick bekommen, mehr als ich vorher hatte, was Genossenschaften sind, was Genossenschaften leisten können, wie sie aufgestellt sind, in den verschiedensten Varianten, die man sich mal da denken und vorstellen kann. Wir haben als Politik, glaube ich, sehr viel Anregungen mitgenommen, auch viel Denkenswertes und Nachdenkenswertes. Ich habe mir die Prioritäten alle aufgeschrieben, Sie haben es ja mitbekommen, habe wir abgefragt. Wir werden weiter daran arbeiten. Und für mich ist, glaube ich, ganz klar, ich denke für Katrin Lamscher auch, dass das auch nur wieder ein Auftakt gewesen sein kann. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn wir in der Form, vielleicht auch in anderer Form, mit Genossenschaften weiter im Gespräch bleiben können und auch mit denen, die den Genossenschaftsgedanken positiv gegenüberstehen. Also in dem Sinne möchte ich mich recht herzlich bedanken und auf die Stadtpolitische Konferenz wirtet. Ja, da werde ich jetzt mal, weil Dr. Hans Thie schon gehen musste, weil er noch eine andere Veranstaltung hatte, kann ich sozusagen für die Veranstalterinnen mich sozusagen dieser Zusammenfassung jetzt einfach anschließen und sage, es ist nicht nur ein Auftakt für eine Diskussion, wir führen diese Diskussion ja schon lange, sondern es ist eine gute Gelegenheit, weil wir ja heute aus verschiedensten Kreisen dieser Stadtgesellschaft hier Leute zusammengebracht haben, es wirklich in die Breite zu tragen und mal zu schauen, wie weit man damit kommt. Das finde ich wirklich eine sehr interessante Frage. Wir diskutieren über sozusagen Visionen für Berlin, nicht pathologische, sondern Stadtentwicklungsvisionen. Auch an anderer Stelle, am Samstag findet die Stadtpolitische Konferenz des Landesverbands der Linken statt, die sich mit den Perspektiven für Berlin 2020, 2030 beschäftigt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt in einer neuen politischen Rolle sind. Erstens unsere politische Tätigkeit der letzten 10 Jahre dabei kritisch befragen müssen, weil man muss ja auch mal was lernen. Hat Ulf Heidmann vorhin so schön gesagt und ich bin ziemlich sicher, dass die Bereitschaft dazu sehr groß ist und es hat im Übrigen nicht nur negative Erfahrungen gegeben in dieser Zeit, aber aufbauend auf diese Erfahrung und dem Wille zu lernen, gibt es eben diese Stadtpolitische Konferenz am Samstag, da wollte ich wenigstens mal darauf hinweisen, wer da nicht hingehen kann, kann sich dann sicherlich im Internet informieren, findet statt in der Jerusalemkirche, Lindenstraße 85. Falls es für irgendjemand um die Ecke ist, kann er da hingehen. Ansonsten bedanke ich mich für die Veranstalterinnen in Kreuzberg.